Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir waren stehen geblieben, Geschwister, bei einem neuen Kapitel fangen wir an. Also das ist alles natürlich in chronologischer Reihenfolge. Aber es geht jetzt um die Vorbereitungen auf die Schlacht von Badr. Badr ist der Name einer Ortschaft, wo die berühmteste Schlacht im Islam stattgefunden hat. Sie ist die erste gewesen überhaupt, aber sie war die wichtigste und entscheidendste. Und die Muslime, sie haben, wir sind jetzt in der Zeit von Medina natürlich, wir sind ja schon längst sozusagen ausgewandert nach Medina. Und die einzige Möglichkeit, wie die Muslime sich ein bisschen rächen konnten an den Quraysh, war, wenn eine Karawane von den Quraysh aus dem Norden oder aus dem Süden kam und sie davon Bescheid wussten und dass sie sozusagen auf diese Art und Weise ihr Vermögen teilweise wieder zurückbekommen konnten und sie irgendwie wirtschaftlich unter Druck setzen konnten und irgendwie wirtschaftlich schaden konnten. Die Muslime waren also den Mushrikin, den Götzendienern aus Mekka, immer auf der Hut. Und irgendwann mal haben sie erfahren, dass eine große Karawane von Quraysh von Damaskus auf dem Weg nach Mekka ist. Und sie, wurde angeführt von Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan war zu der Zeit damals noch kein Muslim, sondern erst später hat er den Islam angenommen. Und diese Handelskarawane hatte sehr viele Waren von Quraysh, sehr viel Besitz der Quraysh war darauf. Sodass sogar sie nach einer Überlieferung beschützt worden ist von 30 oder 40 Männern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Mann namens Basbas losgeschickt, um herauszufinden, wo ist diese Handelskarawane, wie viele Leute umzingeln, wie viele Leute beschützen sie, wo ist sie gerade, wann kommt sie an und so weiter und so fort. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Informationen bekommen von Basbas und dann hat er sich beeilt, sallallahu alaihi wasallam, weil er hat erfahren, die Handelswaren ist schon kurz vor Mekka oder auf dem Weg Richtung Mekka, also müssen wir sie abfangen, so schnell es geht. Und deswegen hat er, sallallahu alaihi wasallam, ist er so schnell wie möglich aus Medina raus und hat nur diejenigen Sahaba mitgenommen, die schon bereit waren mitzugehen. Er hat also nicht lange gewartet, bis sie sich seine Schuhe anzieht oder so, sondern hat diejenigen mitgenommen, die jetzt gerade bereit waren, mit hinaus zu gehen. Damit nämlich eben diese Handelskarawane nicht ihnen, dass sie nicht ihnen entwischt. Deswegen, liebe Geschwister, die Armee nachher, später, ich greife jetzt ein bisschen voraus, die nachher gegen die Qurayshiten in Badr gekämpft hat, hat bei weitem nicht die gesamte Armee der Muslime repräsentiert. Weil sie sind gar nicht hinausgegangen zum Kämpfen, sondern sie sind hinausgegangen, um was? Um diese Handelskarawane einzunehmen. Die Muslime waren ungefähr 300, also gut 300 Leute, in einer Überlieferung 319 Männer. Davon waren ungefähr 100 von den Ausgewanderten, Al-Muhajirun, und die restlichen davon waren Ansar. Also die überwiegende Anzahl waren Ansar. Und das spielt eine große Rolle später, bevor die Schlacht nämlich angefangen hat. Der größte Teil waren die Ansar. Das ist, was Al-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu ta'ala anhu uns überliefert hat. Und er war nämlich selbst dabei. Er war selbst bei der Schlacht von Badr dabei. Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu erzählt uns auch über die Schlacht von Badr. Aber er war damals noch sehr klein und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht erlaubt, mitzumachen, weil er noch zu klein war. Und er sagte, die Muhajirun, die waren über 60 und die Ansar waren über 240. Ja, also ungefähr fast das Gleiche. Insgesamt werden in den Sira-Büchern, in den Quellenbüchern, in den Büchern über die Sahaba, 340 Sahaba erwähnt, die an dieser Schlacht teilgenommen haben sollten. Bei manchen gibt es eben Ikhtilaf und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchen Sahaba erlaubt, zu Hause zu bleiben und nicht mitzukämpfen. später als klar war, also später als sie schon klar war, dass sie gegen die Quraysh kämpfen werden und dass die Armee unterwegs ist, hat er manchen Sahaba gesagt, ihr braucht nicht mitkämpfen, ihr seid befreit. Aber stellt euch mal vor, warum. Und dazu gehört Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, und sein Vater. Aber warum? Weil Hudhayfa ibn al-Yaman und sein Vater, sie hatten zuvor schon den Quraysh versprochen, dass sie niemals gegen sie militärisch vorgehen werden. Und deswegen hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ihr müsst euer Versprechen einhalten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das muss man sich einmal bewusst machen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, ist dabei zu kämpfen mit 300 Leuten, gut 300, gegen eine Armee von 1000. Und sie sind die Gläubigen und die anderen sind die Ungläubigen. Sie sind die Vertriebenen und die anderen sind diejenigen, die sie vertrieben haben. Und trotzdem sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hudhayfa, du hast ihm versprochen, dass du nicht gegen sie kämpfen wirst, halt dich an dein Wort und du musst dich daran halten und darfst nicht mitkämpfen. Das ist eine unglaubliche Sache, liebe Geschwister, weil manche Leute denken, der Muslim kann den Kafir ruhig betrügen und er braucht nicht gegen ihn sein Versprechen halten. Und er braucht nicht den Vertrag gegenüber halten. Er kann mit ihm machen, was er will. Stimmt überhaupt nicht. Wenn du etwas unterschrieben hast, wenn du etwas versprochen hast, mündlich, weil im Islam gibt es uns keinen Unterschied, ob du es mündlich versprichst oder ob du es unterschreibst. Einer sagt, ich habe aber nicht unterschrieben. Egal, du hast es gesagt. Du musst dein Wort halten. Warum? Weil sonst giltst du als Lügner. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt, ihr sollt euer Versprechen halten und ihr braucht nicht mitkämpfen. Einer der Götzendiener kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er wollte auch mit dem Propheten kämpfen gegen die Leute von Quraysh. Allahu a'lam warum? Vielleicht wollte er was vom Kuchen haben, ne? Weil die Handelskarawane. Ne? Auf jeden Fall sagte der Prophet zu ihm sallallahu alaihi wasallam: "Irji' inna la nasta'inu bi mushrik." Geh wieder nach Hause. Wir suchen keine Hilfe bei einem Mushrik. Und der Mann hat es ein zweites Mal versucht. Und der Prophet hat ihn wieder abgelehnt. Und erst beim dritten Mal, in einer anderen Schlacht später, hat er wieder das versucht und hat den Islam vorher angenommen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn erlaubt, dass er mitmacht. Warum? Weil es ist sehr wichtig, dass wenn man in einer Gemeinschaft ist, dass diese Gemeinschaft mit dem Herzen auch miteinander irgendwie verbunden ist. Und es bringt nichts, wenn wir so kämpfen, wie Allah azza wa jalla in Surat al-Hashr die Juden bezeichnet hat, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Das heißt, du denkst, sie sind eine Gemeinschaft, aber ihre Herzen sind nicht zusammen, sie sind auseinander. Ja? Und deswegen, wenn die Herzen nicht miteinander vereint sind, beim kleinsten Problem taucht ein Problem auf, also beim kleinsten Konflikt taucht ein Problem in der Gemeinschaft aus, man streitet sich, man verliert sein eigentliches Ziel und man geht auseinander. Und damit das nicht passiert, müssen die Herzen erst einmal miteinander vereint sein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg zu dieser Handelskarawane war zusammen in einer kleinen Gruppe mit Abu Lubaba und Ali ibn Abi Talib. Und sie hatten zusammen nur ein Kamel gehabt. Und guckt euch mal das an. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist darauf geritten, eine Zeit lang, und dann ist er abgestiegen, und dann kam Abu Lubaba dran, und dann ist er abgestiegen, und dann kam Ali ibn Abi Talib dran, und die beiden haben sich immer mal gesagt, Moment, also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, lassen wir ihn doch lieber reiten. Er sollte, und wir laufen neben dran. Wie können wir reiten, während der Gesandte neben uns läuft? Unverschämt. Wisst ihr, was der Prophet ihnen gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, ma antuma bi aqwa minni. وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا. Das heißt, ihr seid nicht stärker als ich und ich habe die Belohnung nicht weniger nötig als ihr beide. Und wenn man dieses Bild einmal sieht, dass der Führer, der Anführer der Armee, der ist sogar der Anführer der Umma, Er ist sogar der Anführer der Menschheit. Er ist Sayyidu Walid Adam, sallallahu alaihi wa sallam. Er ist der Anführer aller Menschen. Dass er, sallallahu alaihi wa sallam, nicht wollte, dass man ihn besser behandelt und bevorzugt behandelt anderen Menschen gegenüber, da haben wir ein sehr schönes Beispiel. Wenn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nicht wollte, dass man ihn erkennt als den Gesandten Allahs, wenn er unter seinen Freunden ist, wenn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, nicht in Anspruch nehmen, wenn er wollte, hätte er gesagt, ich reite auf dem Kamel und ihr läuft. Die Leute hätten es gemacht. Die Leute hätten das sogar gerne gemacht. Sie hätten sogar sich erhofft, Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie laufen und der Gesandte reitet. Aber all dies, liebe Geschwister, weil es in der Religion gibt es keine Bevorzugung einer Person einer anderen gegenüber. In solchen Dingen auf gar keinen Fall. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte sogar, وَلَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمْ. Ich brauche die Belohnung nicht weniger als ihr beide. Auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala haben. Heutzutage, oder auch nicht heutzutage, sondern damals, das war eine Sache, die die Perser und die Römer unglaublich beeindruckt hat. Weil bei ihnen der Führer ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und die anderen, die können sogar sich vor ihm niederwerfen, mit dem Gesicht auf dem Boden. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der wollte das nicht. Und deswegen war er auch so groß in den Herzen der Menschen, weil er nicht wollte, dass man ihn verherrlicht, sondern er wollte, dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine verherrlicht. Und er war sallallahu alaihi wasallam ungefähr 55 Jahre alt, als er dort auf dem Weg zur Schlacht von Badr war. Letzten Satz, inshallah noch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, als er Medina verlassen hat, für das Gebet jemanden eingesetzt und auch als Amir der Stadt, als sozusagen Statthalter auch jemanden eingesetzt. Und zwar hat er fürs Gebet Abdullah ibn Maktum radiallahu ta'ala anhu eingesetzt und er war der Imam der Muslime im Gebet. Das ist eine Sunna, dass jemand, wenn du eine Verantwortung hast, Imam oder was auch immer, das ist eine Verantwortung und du gehst weg, dass du jemanden hinterlässt, der diese Position für dich erfüllt. Und ebenso hat er hat eine Person auch eingesetzt als Statthalter in der Stadt Medina, sodass die Leute, wenn es einen Konflikt gibt, jemanden haben, zu dem sie sich wenden können. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala ibn Muhammad. Beim nächsten Mal, inshallah, werden wir bei der Sache weitersprechen, weil die Schlacht von Badr, die ist noch lange nicht zu Ende. Und es gibt sehr viele Lektionen, die man daraus entnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich auf ein paar hinweisen konnte. Wallahu a'lam wa sallallahu ala ibn Muhammad.